Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I told you yesterday that I will tell you a very deep thought today. Gestern sagte ich, dass ich dir heute einen sehr tiefgründigen Gedanken mitteile. And it has to do with in love he chose us. Er hat mit, aus Liebe hat er uns erwählt zu tun. I want you to understand that God is omniscient. Ich möchte, dass du verstehst, dass Gott allwissend ist. So God knows everything, past, present, future. Gott weiß also alles, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. One day I was meditating upon a thought that really touched me deeply in my heart. Eines Tages habe ich über einen Gedanken nachgedacht, der mich wirklich tief im Herzen berührt hat. And it has to do with verse 4 that he chose me. Er hat mit Vers 4 zu tun. Er hat mich erwählt. But he didn't only chose me because he loved me. Aber er hat mich nicht nur erwählt, weil er mich liebte. He chose me knowing exactly what I would be like in the future. Er hat mich erwählt, obwohl er genau wusste, wie ich in der Zukunft sein würde. Think. Denk mal nach. Imagine that you find a beautiful girlfriend or a beautiful boyfriend. Stell dir vor, du findest eine tolle Freundin oder einen tollen Freund. And you get very excited about having found this wonderful partner. Du freust dich riesig darüber, dass du diesen wunderbaren Partner gefunden hast. And you're getting engaged. Ihr verlobt euch. Now you're planning to have this wonderful wedding feast and be together forever. Nun plant ihr ein wunderbares Hochzeitsfest und wollt für immer zusammen sein. And suddenly you have this incredible revelation. Auf einmal hast du diese unglaubliche Offenbarung. An accurate knowledge of every single thing that that person will ever do wrong. Ein genaues Wissen über jede einzelne Sache, die diese Person jemals falsch machen wird. And this is a very clear revelation, there's no doubt about it. Das ist eine sehr klare Offenbarung, daran gibt es keinen Zweifel. Suddenly you see that this person will hurt you very much over the lifetime that you're together. Auf einmal siehst du, dass diese Person dich während eures gemeinsamen Lebens sehr verletzen wird. Suddenly you know that many times this person will commit adultery. Auf einmal weißt du, dass diese Person oft Ehebruch begehen wird. Suddenly you know that many times this person will be angry against you. Auf einmal weißt du, dass diese Person oft wütend auf dich sein wird. Suddenly you know that many times this person will abuse your very kindness and love. Auf einmal weißt du, dass diese Person oft deine Freundlichkeit und Liebe missbrauchen wird. Every single wrong thing this person will ever do in your lifetime, you know for 100% sure. Du weißt mit hundertprozentiger Sicherheit, was diese Person im Laufe eures Lebens alles falsch machen wird. Would you still marry this person? Würdest du diese Person trotzdem heiraten? See, if we're honest, we humans, we wouldn't. We would cancel the wedding. Wenn du ehrlich bist, würden wir Menschen das nicht tun. Wir würden die Hochzeit absagen. We've all committed spiritual adultery. Wir alle haben schon geistlichen Ehebruch begangen. If you study the Bible carefully to find out what adultery is, you will find out that almost every Christian has committed spiritual adultery. Wenn du die Bibel genau studierst, um herauszufinden, was Ehebruch ist, wirst du feststellen, dass fast jeder Christ geistlichen Ehebruch begangen hat. We've given our hearts to other people, to things, to money, to dreams, all sorts of things. Wir verschenken unser Herz an andere Menschen, an Dinge, an Geld, an Träume, an alles Mögliche. That's spiritual adultery because our hearts belong to God alone. Das ist geistlicher Ehebruch, denn unser Herz gehört Gott allein. Things didn't work out the way they should in our lives, and we were angry even at God. Die Dinge laufen in unserem Leben nicht so, wie sie sollten, und wir sind wütend sogar auf Gott. All of us have done so many things that hurt the heart of God. Wir alle tun so viele Dinge, die das Herz Gottes verletzen. Sin deeply wounds the heart of God. Sünde verwundet das Herz Gottes zutiefst. Many times in our Christian life, we have not loved our Christian brothers and sisters unconditionally. This is very hurtful to God. In unserem Christenleben lieben wir oft unsere Brüder und Schwestern nicht bedingungslos. Das tut Gott sehr weh. So when the Bible says that in love he chose us, wenn die Bibel sagt, dass er uns aus Liebe erwählt hat, he chose us knowing every detail about the future. Dann hat er das getan, obwohl er alle Details über die Zukunft kannte. And yet he stuck to his choice. Dennoch blieb er bei seiner Wahl. Yet he said, I know everything you're going to do, and I still choose you. Er sagte, Ich weiß alles, was du tun wirst, und ich erwähle dich trotzdem. There is no greater love than that. Es gibt keine größere Liebe als diese. That love is infinite. Diese Liebe ist unendlich. And we have to open our hearts to really accept this truth. Wir müssen unser Herz öffnen, um diese Wahrheit wirklich anzunehmen. This is why. How can we ever think that God will reject any one of his children? Wie können wir deshalb jemals denken, dass Gott eines seiner Kinder abweisen würde? Now, God's children can walk away from him, but he will never reject a single one of his children. Gottes Kinder können sich von ihm abwenden, aber er wird niemals auch nur eines seiner Kinder abweisen. It was not a blind choice. Es war keine blinde Entscheidung. It was not that God just fell in love with us and thought, oh, I'm so in love with you, okay, I'll choose you. Es war nicht so, dass Gott sich einfach in dich verliebt hat und dachte, oh, ich bin so verliebt in dich, okay, ich wähle dich. It was an intentional, conscious and intelligent choice. Es war eine absichtliche, bewusste und intelligente Entscheidung. So deep is the love of our God. So tief ist die Liebe unseres Gottes. I have been a Christian now for 56 years. Ich bin jetzt seit 56 Jahren Christ. And I'm telling you. Und ich sage dir, if I would be God, and I would have known everything that I did in my Christian life, I would not have chosen myself. Wenn ich Gott wäre und alles gewusst hätte, was ich in meinem Christenleben getan habe, hätte ich mich selbst nicht ausgewählt. I have grieved his heart many times. Ich habe sein Herz viele Male betrübt. I have caused pain to him many times. Ich habe ihm oft Schmerzen zugefügt. Many times I've not trusted him, even though he's so trustworthy. Viele Male habe ich ihm nicht vertraut, obwohl er so vertrauenswürdig ist. Many times I did not represent him very well. Viele Male habe ich ihn nicht gut repräsentiert. All of these things he knew. All diese Dinge wusste er. And then he says, but I'm still going to choose you. Und er sagte, ich erwähle dich trotzdem. My dear friend, never will he reject you because you disappointed him, because he knew everything you would do when he chose you. Mein lieber Freund, er wird dich niemals ablehnen, weil du ihn enttäuschst, denn er wusste alles, was du tun würdest, als er dich erwählte. And this is the truth that we have to engrave deeply into our hearts. Diese Wahrheit müssen wir tief in unser Herz eingravieren. Chosen in love with the knowledge of everything that we would do wrong. Aus Liebe erwählt mit dem Wissen um alles, was wir falsch machen werden. Oh, how deep the love of our Father in heaven is for his children. Oh, wie tief ist die Liebe unseres Vaters im Himmel zu seinen Kindern. We are people. Wir sind Menschen. That when we find out that somebody does bad things for us, then we reject them. Wenn wir herausfinden, dass jemand schlechte Dinge uns gegenüber tut, lehnen wir diese Person ab. But our Father in heaven knew the bad things we did before he chose us, so he will never reject us. Aber unser Vater im Himmel kannte die schlimmen Dinge, die wir tun würden, bevor er uns auserwählt hat. Deshalb wird er uns niemals ablehnen. Don't be afraid. Hab keine Angst. You will never be rejected by him. Er wird dich nie ablehnen. I told you, it's a very deep thought. Ich sagte dir, dass dieser Gedanke sehr tiefgründig ist. See you tomorrow. Bis morgen.